Die lange Nacht wird heute etwas kürzer, denn aus gegebenen Anlass wollen wir Sie in einer Sondersendung Hintergrundpolitik über den Wandel in der Tschechoslowakei informieren. Die Freunde der Musiksendung bitte ich um Verständnis, kann Ihnen aber sagen, dass es nach 22.30 Uhr dann eine Wunschnacht wird. Die Domino-Theorie wurde dereinst aus einem ganz anderen Grunde geboren, doch für die Entwicklung in Mittel- und Osteuropa liefert sie heute ein treffendes Bild. Dominosteinen gleich fällt die Entscheidung dort in Richtung auf Reformen und Demokratie. Nach Ungarn, Polen und der DDR nun auch die Tschechoslowakei. Sie war einst die erste, die Reformen versuchte und wäre nun beinahe die letzte geworden. Spät, aber immerhin am Ende doch. Die Rücktritte an der Spitze der Kommunistischen Partei gestern, die anhaltenden Demonstrationen signalisieren, es gibt kein Zurück mehr. Getragen wurde und wird die Opposition von dem Bürgerforum, zu dem sich die verschiedenen Oppositionsgruppen letzten Sonntag zusammengeschlossen haben. Sie waren auch Veranstalter der heutigen Demonstration, die mit gut einer halben Million Teilnehmer nun wahrlich zur größten in der Geschichte des Landes geriet. In Prag begrüße ich nun Jens-Peter Paul, der soeben von einer Pressekonferenz dieses Bürgerforums kommt. Herr Paul, was gibt es Neues aus Prag? Ja, guten Abend. Also wirklich in die politische Landschaft dieses Landes ist heute endgültig eine Bewegung gekommen, die nicht mehr so leicht aufgehalten werden kann. Gleich mehrere wichtige Ereignisse kennzeichnen diesen Abend. Karel Urbanek, seit der vergangenen Nacht neuer Generalsekretär der Kommunistischen Partei, erwarb um kurz nach acht in einer überraschend angesetzten Fernsehrede um Vertrauen. Und er machte eine Reihe von Versprechungen, die selbst die Systemkritiker und Skeptiker aufhorchen lassen werden. Urbanek versprach, er sei bereit, mit allen gesellschaftlichen Gruppen zu sprechen, seien sie nun kommunistisch oder nicht kommunistisch. Der neue KP-Chef erklärte, seine Partei habe Fehler gemacht und sie mache nach wie vor weiter Fehler. Der 48 Jahre alte Eisenbahner will die Hand offenbar sogar jenen entgegenstrecken, die die Partei nach dem Ende des Prager Frühlings verlassen mussten, möglicherweise also auch Alexander Dubček. Mit dieser Rede bittet er offenbar das Volk und speziell die Künstler und die Intellektuellen, ihm einen Vertrauensvorschuss zu gewähren und ihm aller Vorsicht zum Trotz eine Chance zu geben. Dabei wird es ihm freilich wohl gehen wie Egon Krenz in Ost-Berlin. Sollte Urbanek nicht umgehend seinen Worten überzeugende Taten folgen lassen, dann könnte die Entwicklung genauso schnell über ihn hinweggehen, wie sie ihn heute Nacht an die Macht gebracht hat. Gleichzeitig mit Urbaneks Fernsehrede wurde bekannt, dass heute Abend einige wenige der politischen Gefangenen in der GSSR freigelassen worden seien. In der abendlichen Pressekonferenz des Bürgerforums hieß es, die Männer, drei an der Zahl, ein Katholik, ein überzeugter Sozialist und ein Unterzeichner der Charta 77, sie befänden sich bereits auf dem Weg nach Hause. Diese Nachricht wurde mit Beifall und Jubel aufgenommen. Das Bürgerforum selbst führt die Entwicklung auf den Verlauf der Nachtsitzung des Zentralkomitees zurück, wo ja das gesamte Politbüro zurückgetreten war. Gleichzeitig wurde jedoch betont, bei diesen politischen Häftlingen handele es sich eher um die leichten Fälle. Die echten Märtyrer müssten weiter hinter Gittern ausharren. Vielleicht ändert sich das aber auch schon sehr bald, denn Überraschung Nummer 3 folgte heute Abend in Prag auf dem Fuße. 11 Mitglieder des Bürgerforums werden sich nach ihren Worten morgen an einem geheim gehaltenen Ort mit dem noch amtierenden Ministerpräsidenten Ladislav Adamec treffen. Erstmals fiel in diesem Zusammenhang das Wort von einem runden Tisch auch für die GSSR. Wer freilich an diesem runden Tisch einmal Platz nehmen soll, das blieb heute Abend noch offen. Die Künstler und die Intellektuellen gingen jedoch schon so weit, halb im Spaß, halb im Ernst zu behaupten, nicht sie selbst seien hier noch die Opposition im Lande, sondern diese Rolle sei inzwischen an die altstalinistischen Kommunisten übergegangen. Soweit die Entwicklung an diesem Abend in Prag. Ja, vielen Dank, Jens-Peter Paul, erstmal für diesen ersten Bericht. Wir werden später sicherlich noch einmal Gelegenheit haben, ins Gespräch zu kommen. Als Korrespondent des Deutschlandfunks nach Prag entsandt, ist unser Kollege Rupert Neudeck. Wir haben ihn gebeten, die Stimmung auf der Straße in Prag einzufangen, am Rande und innerhalb der heutigen Großdemonstration. Herr Neudeck, ich glaube, es sind bewegende Eindrücke, die Sie uns vermitteln können. In jeder Weise, Herr Breker, in jeder Weise, denn die Situation war heute ja bestimmt von der massenhaften Demonstration auf dem Letner Square inmitten von Prag, und da muss man dazu sagen, das war die erste Demonstration, die auf diesem riesengroßen Platz stattfand, wo also die Demonstrationen jetzt nicht mehr auf dem weltberühmten Wenzelsplatz inmitten von Prag stattfanden, immer am Spätnachmittag, sondern dieses Mal zum ersten Mal auf diesem riesengroßen Platz. Und die konservative Schätzung war, ist eben eine halbe Million, und die Menschenmassen kamen aus allen Himmelsrichtungen. Ganz besonders taktisch klug war es auch von dem Bürgerkomitee, von dem Bürgerforum, dass sehr viele Slowaken und andere Landesteile, auch Landesstädte wie Brünn und Bratislava, also die slowakische Hauptstadt und andere, vertreten waren und dass der ehemalige historisch trächtige Generalsekretär der KPC, also Alexander Dubček, auch wiederum auftrat, in slowakischer Sprache die Menschen dort ansprach. Dies alles hatte einen Jubel, an Begeisterung ausgelöst, den man sich nicht groß genug vorstellen kann, weil ein heftiges Schneetreiben zwischendurch einmal losging und es auch empfindlich kalt war, aber die Menschen haben ausgeharrt und es hat insgesamt 2 Stunden doch eine sehr bewegende Demonstration gegeben. Das hat alles noch nicht dazu geführt und das ist auch ein wenig die Sorge, die sich viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, jetzt machen. Es hat noch nicht zu dem Durchbruch geführt. Also die Spitze der Partei ist ja weiter im Amt. Stepan, der immer wieder hier angesprochen wird bei dieser Demonstration und mit Rufen wie Hambre, das heißt also Schande, bedacht wurde, der hat zwar um 15 Uhr seine Resignation, also seinen Rücktritt von dem Amt des Politbüromitglieds bekannt gegeben, aber er ist wohl weiter im Zentralrat der Partei. Also hier gibt es eine Sorge, dass die Bevölkerung und auch das Bürgerkomitee vielleicht doch müde werden können. Es ist ja eine irrsinnige Anstrengung, die hier gemacht wird. Und ich habe auch beobachten können in der berühmten, für viele Urlauber der Tschechoslowakei von früher her sicher sehr berühmten Laterna Magica, wo eben auch die Pressekonferenz des Bürgerforums stattfand heute Abend wieder, von der Jens-Peter Paul berichtet hat. Dort tummelt sich ballt sich eigentlich so dieser Widerstand, der jetzt also auch aus den Schlupflöchern herauskommt und Macht übernehmen will, Verantwortung übernehmen will. Dort ist also wirklich eine Aktivität zum Zerbersten zu spüren, aber die muss eben irgendwann auch mal freigesetzt werden und in Verantwortung umschlagen. Ich denke, die nächsten Stunden, man spricht jetzt davon, dass sich die Veränderungen in der Tschechoslowakei nicht mehr in Tagen vollziehen, sondern schon in Stunden, und das war heute an diesem dick vollbepackten Tag spürbar, um mit Händen zu greifen. Ich glaube, dass diese rasante, dynamische, spontane Entwicklung für Überraschungen in den nächsten Tagen sicher reif ist. Das Letzte, was ich schnell erzählen will und was zum Atmosphärischen dazugehört, mir wurde vor der Großdemonstration auf dem Letna Square gesagt, also wenn irgendwie die Miliz eingreift und scharfe Munition verteilt oder vielleicht sogar geschossen wird, dann sollte ich unbedingt in das Haus so und so, der Straße so und so schnell mich vertürmen. Aber dieses alles ist wohl noch eine Vorsichtsmaßregel, die jeder verstehen kann, der die Tschechoslowakei leibhaftig 20 Jahre jetzt überstehen musste. Davon war dann am Abend des Tages mit großer Entspannung überhaupt nicht mehr die Rede. Kein einziger Uniformierter ist auf diesem Platz von mir zu sehen gewesen. Gott sei Dank. Vielen Dank, Rupert Neudeck, für diesen Stimmungsbericht vom heutigen Tage. Obwohl die Demonstrationen und der Bürgerprotest weitergehen und wohl auch weitergehen müssen, damit der Druck auf die Partei bestehen bleibt, war der gestrige Tag sicherlich ein historisches Datum. Besonders für 2 Männer, für Václav Havel, der Symbolfigur des Prager Frühlings, Alexander Dubček. Hören Sie noch einmal die Reportage des ARD-Kollegen Dieter Müller von gestern. Der Wenzelsplatz am Abend. Überschwänglich feiern die, die seit einer Woche hier Tag für Tag demonstriert haben. Es ist vorbei, sie sind erledigt, das rufen die Menschen. Prag wird die fröhlichste und feuchteste Nacht seit Jahren erleben. Diese Bilder sind nun schon Geschichte. Vielleicht 500.000 Menschen waren heute auf dem Wenzelsplatz zusammengeströmt, um wiederum, wie seit einer Woche an jedem Tag, demokratische Reformen, Pressefreiheit und eben den Rücktritt der Parteiführung zu verlangen. Natürlich ist es Zufall, dass gerade heute der Mann zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder die politische Bühne seines Landes betrat, der als Symbol des Prager Frühlings bereits Geschichte ist. Alexander Dubček. Eindringlich beschwor er seine Landsleute. Sie sollten weitermachen in ihrem Kampf und der Welt zeigen, dass die Idee eines Sozialismus mit menschlichem Antlitz keine Utopie bleiben muss. Es lebe Dubček, es lebe Havel, halte es über den Platz. Und immer wieder Dubček, Dubček, wie vor 20 Jahren. Den Tränen nahe stand der alte Mann auf dem Platz, wo im August 1968 russische Panzer seinen Traum zerstört hatten. Es war wohl der zunehmende Protest, vor allem der Arbeiter, der das Regime heute in die Knie gezwungen hat. Auch wenn zur Stunde noch nicht klar ist, wie es weitergeht, eines steht fest. Die Partei hat freie Wahlen zugesagt. Dahinter wird es auch in der CSSR kein Zurück mehr geben. Der Hinweis auf das Zugeständnis von freien Wahlen erschien gestern noch ein kleiner Vorgriff zu sein. Oder können Sie das heute bestätigen, Herr Paul? Also er beruft sich, dieser Hinweis, auf die wirklich denkwürdige Pressekonferenz heute Nacht um 3 Uhr im Prager Interconti-Hotel an der Moldau, die von der Kommunistischen Partei einberufen worden war, um über die Ergebnisse der ZK-Sitzung zu berichten. Dort trat auf der Chefredakteur von Rude Bravo von der KP-Parteizeitung, Hoschini. Er wurde gefragt, ob die Kommunistische Partei auf ihren absoluten Führungsanspruch in absehbarer Zeit verzichten werde. Seine Antwort, diese Frage müsse in der laufenden Diskussion um eine Verfassungsreform behandelt werden. Er persönlich sei allerdings der Meinung, dass der Artikel, der der KP die Vormacht heute noch sichert, in der neuen Verfassung nicht mehr enthalten sein werde, jedenfalls so Hoschini, nicht in der jetzigen Form. Wir haben jetzt die Rede des neuen KP-Generalsekretärs aus dem Fernsehen noch zweimal eben angeschaut, um also wirklich auch keinen Übersetzungsfehler und keinen Detail entgehen zu lassen. Darin ist allerdings von diesem Zugeständnis entgegen einer ersten Interpretation nicht die Rede. Also der neue KP-Generalsekretär hat das offenbar offen gelassen. Ja, vielen Dank. Wir wollen noch einmal einen Blick zurück in die Vergangenheit werfen. Der Tag gestern war nicht nur für Alexander Dubček ein Tag der Rührung und der Genugtuung. 21 Jahre hat es gedauert und es war ein langer, steiniger Weg. Wir haben eine Chronik der Entwicklung vom Prager Frühling 1968 zum Prager Herbst 1989 zusammengestellt. 20. August 1968. Panzer und 200.000 Soldaten aus 5 Staaten des Warschauer Paktes, UdSSR, DDR, Polen, Ungarn und Bulgarien, überqueren in der Nacht zum 21. August ohne Vorwarnung die tschechoslowakische Grenze. Die Truppenstärke wird sich in den kommenden Tagen auf etwa 600.000 Mann verdreifachen, während sowjetische Transportflugzeuge ununterbrochen den Prager Flughafen blockieren. Dies ist die wichtigste militärische Operation seit Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa. Der tschechoslowakische Parteichef Alexander Dubček, Gründer eines Sozialismus mit menschlichem Antlitz, wird mit seiner Regierungsmannschaft in dem von sowjetischen Panzern umstellten Sitz des Zentralkomitees gefangen genommen. Der Prager Frühling ist nur 7 Monate nach seinem Beginn gewaltsam beendet. 26. August 1968, die Moskauer Vereinbarungen zwingen Dubček, die Reformen rückgängig zu machen und die Führungsrolle der Kommunistischen Partei in der CSSR wiederherzustellen. Er bleibt vorerst an der Macht. 2 Monate später wird ein vorläufiges Stationierungsabkommen der sowjetischen Truppen in der CSSR unterzeichnet. 16. Januar 1969. Aus Protest gegen das gewaltsame Ende des Prager Frühlings verbrennt sich der Student Jan Palach in den Straßen der Hauptstadt. 17. April 1969. Dubček wird gestürzt und verliert bis zu seinem Ausschluss aus der Partei im folgenden Jahr alle seine öffentlichen Ämter. Gustav Husak folgt ihm an die Spitze der Kommunistischen Partei. Der sogenannte Normalisierungsprozess des Landes, die politische Säuberung in allen gesellschaftlichen Schichten und ein Reiseverbot ins westliche Ausland beginnt. 1. Januar 1977. Mehr als 200 Intellektuelle gründen die Bürgerrechtsbewegung Charta 77. Einer der Väter der oppositionellen Organisation, Jan Patočka, stirbt nach einem Polizeiverhör. 23. Oktober 1979. Der Dramatiker Václav Havel und andere Mitglieder der Charta 77 werden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Im folgenden Jahr wird der Sprecher der Bürgerrechtsbewegung und Mitglied des Komitees zur Verteidigung unrechtmäßig verfolgter Personen, Fons Rudolf Batek, zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt. März 1987. Zwei Verantwortliche der verbotenen Bewegung Jazz Section erhalten Haftstrafen. Dezember 1987, Husak wird an der Parteispitze von Miklós Jakes abgelöst. 21. August 1988. Zur Erinnerung an die 20 Jahre zurückliegende blutige Unterdrückung des Prager Frühlings demonstrieren 4000 Menschen in der Hauptstadt. 77 Personen werden festgenommen. 27. Oktober 1988. Bei einer landesweiten Amnestie kommen auch politische Häftlinge wieder frei. Am folgenden Tag werden bei Demonstrationen zum Jubiläum der Republik jedoch wieder zahlreiche Oppositionelle festgenommen. November 1988. Dubček bekommt von der Universität in Bologna die Ehrendoktorwürde verliehen und darf zu diesem Zweck nach Italien reisen. Es ist sein erster Besuch im westlichen Ausland seit 18 Jahren. Dezember 1988, neue Demonstrationen in Prag mit 3000 Teilnehmern. 16. Januar 1989. Fast eine Woche lang wird die Erinnerung an den Tod von Jan Palach mit Demonstrationen in der tschechoslowakischen Hauptstadt hochgehalten. Havel wird im Februar zu einer erneuten Haftstrafe von 9 Monaten verurteilt, jedoch aufgrund internationaler Proteste vorzeitig auf Bewährung freigelassen. Juli 1989. Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens über eine von 11.000 Bürgern unterzeichnete öffentliche Petition, die die Regierung zu einem wirklichen Dialog aufruft. 21. August 1989. Trotz eines polizeilichen Verbots demonstrieren 3000 Menschen, darunter auch junge Polen und Ungarn, zur Erinnerung an den Prager Frühling. Die Kundgebung wird gewaltsam aufgelöst. 370 Personen werden festgenommen. 28. Oktober 1989. Mit Rufen wie Jakes raus und Freiheit protestieren erneut 3000 Demonstranten mit der Unterstützung von mehreren tausend Prager Bürgern gegen die kommunistische Führung. 17. November 1989. Nach einer genehmigten Erinnerungskundgebung an den Studentenaufstand von 1939 gegen die Nazi-Besetzung protestieren 50.000 Menschen am Abend nun gegen das augenblickliche Regime in der CSSR. Der Mathematikstudent Martin Schmidt soll dabei von den brutal einschreitenden Sicherheitskräften zu Tode geprügelt worden sein. Dies wird von Regierungsseite dementiert. Die Information über den Tod des Studenten Martin Schmidt war eine tatsächliche Falschinformation, die sich dann aber doch als sehr hilfreich herausstellte. Brutal genug jedoch und blutig war diese Demonstration, wie die Reportage der österreichischen Kollegin Elisabeth Scharang zeigt. Sie war dabei am 17. November. Schwere Stiefeln, weiße Schirmhelme, mit Schlagstöcken in der Hand. Ich hatte selten solche Angst. Überall stehen Einsatzwegen, gelbe LKW-ähnliche Fahrzeuge, in denen die Polizei verhaftete Demonstranten, vielen Zeugenaussagen zu schließen, oft misshandelt. Die Demonstration ist gespalten. Eine Wand von ca. 50 Einsatzpolizisten trennt uns von den anderen. Es wird unruhig unter den Demonstranten. Einige zeigen mit den Fingern die Straße hinunter. Zwei riesige panzerähnliche Fahrzeuge rollen auf uns zu. Wasserwerfer. Es ist wie im Krieg. Well, they use the water cannon, they use gas. Sie haben Wasserwerfer und Gas verwendet. Dann sind sie mit den Polizeiautos gekommen und haben die Leute dort direkt verhaftet. Da waren überall Polizisten, in allen Straßen. Die Leute konnten nicht weglaufen. Auf der einen Seite haben sie dann eine schmale Passage gemacht und von der anderen Seite sind sie mit den Wasserwerfern gekommen. Die Leute haben sich gefürchtet, da die Wasserwerfer direkt auf sie zugekommen sind. Also sind sie weggelaufen. Aber da war eine Reihe von Polizisten, die haben dann die Demonstranten niedergeschlagen. Circa 5000 Demonstranten sind eingekesselt. Wir stehen auf der anderen Seite der Absperrung. Gestapo-Rufe werden laut. Und plötzlich heißt es nur mehr rennen, so schnell du kannst. Mit meinem Mikrofon in der Hand, unendlich viele Stufen hinunter. Vor mir fällt eine Frau nieder. Ich kann ihr nicht helfen. Ich höre nur die schweren Stiefeln hinter mir. Laufen, laufen. Atemlos setze ich mich auf den Gehsteig. Die junge Medizinstudentin aus Prag ruft mir zu. Ich bin noch so verstört, dass ich sie vorerst gar nicht bemerke. Sie setzt sich neben mich und verwickelt mich in eine Diskussion. Viele Menschen sind apathisch geworden gegenüber den Problemen, die wir hier haben. Also sind keine Probleme gelöst worden, denn keiner arbeitet daran, diese Probleme zu lösen. Ich glaube, im Westen habt ihr nicht so viele Probleme wie wir hier. Dort wird ja daran gearbeitet. Hier gibt es keine Initiative. Die Leute wollen, dass alles so bleibt. Das ist ja verrückt. Das kann nicht so weitergehen. Die Leute haben die Nase voll. Es ist nur mehr eine Frage der Zeit, dass es Veränderungen geben muss. Schon ein beeindruckendes Dokument, diese Reportage. Denn diese Demonstration löste nun Tag für Tag weitere Demonstrationen und Proteste aus. Bis zum heutigen Tage. Bei mir im Studio ist Jiří Gruža. Er ist oppositioneller Schriftsteller, war im Gefängnis, galt als Unperson und schließlich wurden Sie, Herr Gruža, 1981 ausgebürgert. Wenn Sie nun diese Meldungen aus Ihrer Heimat hören, was sind Ihre Gefühle? Ja, ich wollte schon nach Prag, aber es ist mir gestern in der tschechischen Botschaft in Bonn noch nicht gelungen. Man hat mich also von dem Schalter abgewiesen, aber ich versuche es noch morgen oder übermorgen aufs Neue und vielleicht kann ich bald meine Freunde in Prag sehen oder kann ich ihnen auch ja helfen. Herr Gruža, wie kann es Ihrer Meinung nach weitergehen in der Tschechoslowakei? Wer kann die Reform tragen? Die Reform wird von der Bevölkerung getragen und das ist das Wichtigste. Bisher war es so, dass wir etwas, was man als Denkparlament bezeichnen könnte, schon gehabt haben. Ich meine die Charta-Bewegung, in der sozusagen das, was wir den gesellschaftlichen Konsensus geübt hatten. Und das wird sich jetzt lohnen. Ich meine, das demokratische Miteinander könnte die politisch tragende Kraft der weiteren Entwicklung sein. In Ungarn, Herr Paul, kam die Reformbewegung aus der Partei. Können Sie wenigstens ansatzweise Ähnliches in der Kommunistischen Partei in Prag erkennen? Vor 8 Stunden hätte ich das noch verneinen müssen. Seit 4 Stunden kann ich Ihre Frage bejahen. Die Parteibasis der Kommunisten muckt auf in einer einzigartigen und unüberhörbaren Weise. Erstes Opfer, der Kollege Rupert Neudeck hat es ja angedeutet, der Prager KP-Chef Miroslav Stepan. Er wurde heute Mittag in einer dramatischen Sondersitzung des KP-Bezirks der Hauptstadt in die Wüste geschickt als Quittung für die Polizeiprügeleien der vergangenen Monate. Und dies, obwohl derselbe Stepan wenige Stunden zuvor vom Zentralkomitee im Sekretariat ausdrücklich belassen worden waren. Wenn dieses Beispiel im Land Schule macht, dann wird auch von dieser Basisseite der Druck auf die KP-Spitze noch ungeheuer ansteigen. Also ich denke, der Umbau der kommunistischen Partei hat offenbar gerade erst begonnen hier im Land. Herr Neudeck, wenn ich Sie auch noch mal ganz kurz ansprechen kann. Für Montag ist ja ein Generalstreik angekündigt. Wie stehen die Chancen, dass er befolgt wird? Der Generalstreik ist hier heute Abend auch nochmal Thema gewesen bei der Pressekonferenz mit dem Bürgerforum. Und ich glaube, dass man auf jeden Fall die Waffe, die gewaltlose Waffe, wenn man das Wort mal so sagen darf, in dem Köcher halten will, diesen Streik auch als Generalstreik für einen ganzen Tag durchzuhalten. Denn es gilt ja jetzt, diese Bewegung so weit zu führen, dass keine Unsicherheit mehr da ist und dass auch nicht der Schimmer des Anscheins einer wiederum die Armee oder die Miliz in diesen Prozess eingreifend bestehen kann. Ganz ausgeschlossen ist das ja noch nicht und ich glaube, dass vielleicht für die Zukunft der Tschechoslowakei entscheidend sein wird die Frage, wer denn in den Tagen bei den Demonstrationen, die dieser furchtbaren Demonstration am 17. November gefolgt sind, wer denn von den Leuten an der Spitze der Partei und der Regierung den Befehl gegeben haben, dass die Armee, die Miliz, also diese Brigaden dann nicht mehr mit dem Schlagstock und allem, was sie hatten, eingegriffen haben. Ja, Herr Neudeck, wenn das der Adam Neudeck, gewesen ist, dann wird er das sein. Ja, Herr Neudeck, vielen Dank. Die Ereignisse in Prag sind im Fluss ist auch die so Zeit. Deutschlandfunk, die Nachrichten. Der kommunistische Regierungschef der Tschechoslowakei Adamec hat sich heute bei einer Großkundgebung in Prag mit dem Aufruf der Opposition zu einem Generalstreik am morgigen Montag solidarisiert. Vor etwa 500.000 Demonstranten verlangte er jedoch, dass die Arbeitsniederlegung nicht zu einem Konfrontationsstreik werde. Adamec zeigte sich auf der Massenkundgebung an der Seite des 1968 gestürzten KP-Chefs Dubček und des Sprechers des oppositionellen Bürgerforums Havel. In seiner vom staatlichen Fernsehen übertragenen Rede bekundete Dubček seine Unterstützung für Adamec. Der nach der Zerschlagung des Prager Frühlings durch Truppen des Warschauer Pakts aus der kommunistischen Partei ausgeschlossene Politiker kritisierte die, wie er sagte, nicht hinnehmbare Politik der KP-Führung in den vergangenen 20 Jahren. Dubček forderte die tschechoslowakischen Kommunisten sowie die DDR, Bulgarien und die Sowjetunion auf, dem Beispiel Polens und Ungarns zu folgen und die Invasion von 1968 zu verurteilen. Havel sagte, die im Bürgerforum zusammengeschlossene Opposition wolle eine Brücke auf dem Weg vom Totalitarismus zu einem System der bürgerlichen Freiheiten und freien Wahlen bauen. Am Vormittag waren Mitglieder des Bürgerforums mit Vertretern der Regierung zusammengetroffen. Dabei sicherte die Regierung zu, morgen alle politischen Gefangenen freizulassen. Die Oppositionsbewegung verlangte darüber hinaus die Abschaffung jeglicher Zensur, völlige Pressefreiheit sowie eine Untersuchung der Ausschreitungen der Polizei gegen Demonstranten am 17. November. In Ost-Berlin fand heute im Institut für internationale Politik und Wirtschaft eine öffentliche Diskussion über die Lage nach dem Führungswechsel in der DDR statt. Wie die amtliche Nachrichtenagentur ADN meldete, nahmen an der Aussprache Wissenschaftler, Vertreter politischer Parteien sowie Gewerkschaftler aus beiden deutschen Staaten teil. Dabei trat die Mehrheit der Debattenredner laut ADN für eine deutsch-deutsche Konföderation oder Beziehungen in konföderativen Formen ein. Professor Lange vom gastgebenden Institut forderte ein längerfristiges Rahmenprogramm der wirtschaftlichen Zusammenarbeit für die Jahre 1990 bis 2000 und die Bildung einer gemeinsamen ständigen Regierungskommission. Die Veranstaltung stand unter dem Motto »Neue Partnerschaft oder Wiedervereinigung«. Der Präsident der DDR-Volkskammer Maloida und der Fraktionschef der Liberaldemokraten Raspel haben sich für baldige Kontakte des Ostberliner Parlaments zum Deutschen Bundestag ausgesprochen. In einer Sendung des Zweiten Deutschen Fernsehens versicherte Maloida, das neue Wahlgesetz werde freie und geheime Abstimmungen, mehrere Kandidaten und Parteien mit eigenen Programmen gewährleisten. Bundestagspräsidentin Süssmuth plädierte in der Sendung dafür, mit Kontakten zur DDR-Volkskammer zu warten, bis im anderen deutschen Staat freie Wahlen stattgefunden haben. Offizielle Begegnungen sollen erst mit einer Volkskammer hergestellt werden, die den Namen Demokratisches Parlament verdiene, erklärte sie. Äußerten sich führende DDR-Politiker über den Zeitpunkt freier Wahlen. In der Schweiz befand die Bevölkerung über Sinn und Unsinn ihrer Armee, in Indien schlossen die Wahllokale und im Libanon gibt es wieder einmal eine neue Regierung. In der Kolumne am Schluss dann noch einmal das Thema Wirtschaftshilfe für die DDR. Zunächst aber nach Prag. Dort zerbröckelt die Macht der Kommunisten im Eiltempo. Auch nach den Rücktritten vom Freitagabend bleibt die Bevölkerung auf den Straßen. Der aus dem Politbüro entfernte Ministerpräsident Adamec hat der von Václav Havel geführten Sammelbewegung der Opposition, dem Bürgerforum, inzwischen Gespräche angeboten. Ja, sogar den für morgen ausgerufenen Generalstreik unterstützt. Aus der tschechoslowakischen Hauptstadt erreichte uns vor wenigen Minuten ein Telefonbericht von Rupert Neudeck. Die Ereignisse in Prag überschlagen sich auf eine so explodierende Weise, dass der Beobachter und der Berichterstatter nicht mal die Möglichkeit hat, mir irgendwelche Notizen zu sammeln. Der heutige Tag war zwar ein Sonntag, aber für die Bürgerforum-Bewegung in diesem Land ist das der wichtigste Tag vielleicht gewesen, den es bisher gegeben hat in den letzten Wochen. Es gab wieder eine Demonstration am Nachmittag, die gerade eben vor einer Viertelstunde zu Ende gegangen ist. Und es gab heute Vormittag genau um 10.24 Uhr den Beginn einer allerwichtigen Begegnung zwischen der Regierung, das heißt dem Regierungschef Ladislav Adamec und Vertretern des Bürgerforums. Und diese Begegnung hat dazu geführt, dass am Nachmittag, und das war vielleicht eine der Sensationen des Tages, der Ministerpräsident des Landes Tschechoslowakei auf die Bürgerforum-Bewegung auf dem Letner Square vor 500.000 Menschen gesprochen hat. Zwar unter Protest, weil er auch versucht hat, die Streikbewegung, die ja morgen beginnen wollen, etwas abzuwiegeln. Aber immerhin, das war ein ganz wichtiges Zeichen. Dazu kommt, dass auf dieser Demonstration, bei der man wirklich dieses Gefühl nicht los wird, dass ein Volk hier zu sich selbst findet in einem Aufbruch, der gar nicht beschreibbar ist, dass die Bewegung Charta 77 jetzt voll ins Rampenlicht nochmal gekommen ist, im Grunde rehabilitiert worden ist. Es gab eine sehr eindrucksvolle Gedenkminute, bei der alle Opfer des Regimes seit 1968 gedacht wurde. Und es gab Vertreter aus der Charta-Bewegung, die dort gesprochen haben. Ganz wichtig ist, dass auch wiederum Alexander Dubček zu Wort kam an ganz prominenter Stelle. Und die Rufe waren über den riesengroßen Platz von 1 Million Menschen und mehr nicht mehr zu überhören. Dubček nach Rad, das heißt also Dubček soll auf den Rad ziehen. Er soll die Stellung des Präsidenten der Republik übernehmen, also die größte repräsentativste Funktion des Landes anstelle von Husak, der ja ausgedient hat, wie man hier allgemein den Eindruck hat. Es war eine ganz bewegende Szene während dieser Demonstration, als ein Polizist, ein amtierender Polizeileutnant, in einer Stellungnahme sich praktisch um Kopf und Kragen geredet hat, denn er hat mehrmals darauf hingewiesen, dass nach den Bestimmungen des Innenministeriums und der noch amtierenden Polizeireglements er heute Abend schon für mehrere Jahre ins Gefängnis muss. Er hat sich voll hinter die Bürgerbewegung gestellt und hat auch um Verständnis, also um Entschuldigung gebeten, dass die Prügel, die Prügeleien, die furchtbaren Brutalitäten, die ja am 17. November bei der Demonstration der Studenten vorgekommen sind, dass die niemals stattfinden können, ohne dass nicht von ganz höheren Orts dieser Befehl gegeben wird. Und das wurde bei der Versammlung sehr, sehr respektiert. Es gab noch am Schluss die Bemerkung, dass in jedem Fall morgen von 14 bis 16 Uhr der Generalstreik beginnen wird. Soweit für heute aus einem dramatischen Prag. Der sowjetische Parteichef Gorbatschow hat inzwischen die Ereignisse in Prag begrüßt. In einem vom kommunistischen Parteiorgan Pravda veröffentlichten Artikel machte sich Gorbatschow die Leitsätze des Prager Frühlings zu eigen. Gorbatschow bezeichnete den Sozialismus mit menschlichem Antlitz als Hauptziel seiner Politik. Unterstützung in dieser Formulierung dürfte er wohl bei der neuen Führung der DDR finden. Auch die äußerte sich am Wochenende zu ihren Vorstellungen von Sozialismus, von Wahlterminen, von Reisefreiheit und von vielem mehr. Klaus Machnow fasst zusammen. Der FDP-Vorsitzende Otto Graf Lambsdorff hat heute in Berlin erklärt, über die Wiedervereinigung müssten die Deutschen in Selbstbestimmung entscheiden. Der FDP-Chef hatte, gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Demokratischen Partei der USA, Ronald Brown, die Mauer am noch immer geschlossenen Brandenburger Tor besichtigt und dabei gemeint, die jüngste Äußerung von SED-Chef Egon Krenz, dass die Mauer bleiben würde, solle gelassen beurteilt werden. Dass die SED für die Existenz zweier deutscher Staaten ist, sei bekannt. Krenz hatte in einem Interview mit der britischen Wirtschaftszeitung Financial Times gesagt, die Mauer bleibe, um die Wiedervereinigung zu verhindern. Immerhin hat Krenz aber auch angedeutet, dass die deutsche Einheit zu einem späteren Zeitpunkt vorstellbar sei. Interessanterweise wird in der DDR, so in der dortigen CDU, der Gedanke einer Konföderation beider deutscher Staaten erörtert. Eine alte Vorstellung von Ulbricht, vertreten bis zur Einleitung der Abgrenzungspolitik. In dem Interview mit der Financial Times räumte Krenz ein, dass die DDR vom Kapitalismus lernen könne, aber als kapitalistisches Land für ihn nicht vorstellbar sei. Man sei bereit, Ratschläge anzunehmen, nicht aber sich Bedingungen von einem anderen Land, insbesondere der Bundesrepublik, diktieren zu lassen. Freie Wahlen, so Krenz in der Financial Times, werde es in der DDR nicht vor Ende 1990 geben. Da wird eine arg gebeutelte SED antreten, die nach wie vor über entscheidende Machtmittel verfügt und gegenüber den alten Blockparteien und den neuen Gruppierungen so manchen Vorsprung besitzt. Aber die SED ist auch und vor allem mit sich selbst beschäftigt. Am Wochenende teilte ihr Zentralorgan Neues Deutschland mit, dass die Partei seit September 200.000, also fast 10% ihrer Mitglieder, verloren hat. Bis Ende 1990 wird es in der DDR möglicherweise eine breite Parteienlandschaft geben. In den letzten Tagen entstanden weitere Parteien. Als Konkurrenz zur liberal-demokratischen Blockpartei ist jetzt in Rostock auch eine freie demokratische Partei FDP gegründet worden. Und in Ostberlin bildete sich eine grüne Partei in der DDR, die sich als Bestandteil der grünen Bewegung in der DDR wie auch der europäischen Grünen versteht. Die Entwicklung des Reiseverkehrs aus der DDR und Ost-Berlin in den Westteil der Stadt lässt sich schwer beurteilen. Das ungemütliche Schneematschwetter kann für den Eindruck verminderten Fahrzeug- und Fußgängerverkehrs verantwortlich sein. In Berlin werden die Gäste nicht mehr gezählt, man rechnet aber auch für dieses Wochenende mit einigen Hunderttausend. Vergehen von DDR-Bewohnern und Ost-Berlinern gegen die neuen Zoll- und Ausfuhrbestimmungen sind bei den verstärkten Grenzkontrollen laut DDR-Nachrichtendienst kaum festgestellt worden. Über die Wirksamkeit der Maßnahmen für das Warenangebot in DDR-Geschäften lässt sich noch nichts sagen. Beobachtungen im Westen sind widersprüchlich. Während es heute in einer Westberliner Zeitung heißt, das Angebot auf dem Polenmarkt habe sich am Wochenende verringert, hat die Polizei hier unter den vielen in der Vergangenheit beschlagnahmten Waren schwarzhandelnder Polen kaum Artikel in den Asservatenräumen, die aus der DDR stammen. Mit Auswirkungen der Reisefreiheit befasst sich heute der Berliner Senat in einer Klausurtagung. Die Besucher aus Ost-Berlin und der DDR finden derweil im Westteil Berlins weiter gute Aufnahme. Viele Veranstaltungen können sie kostenlos oder für Ostmark besuchen. Andererseits muss man sich auch mit äußerst negativen Erscheinungen von Feindseligkeit auseinandersetzen. Alle vier Der Grundsatzartikel zeigt, dass Gorbatschow mit dem Rücken zur Wand steht. Mitte der Woche hatten in Leningrad 20.000 Demonstranten die Ablösung des gesamten Politbüros gefordert. Gorbatschow muss sich einerseits gegen Populisten wie Jelzin wehren, der wie diese Demonstranten hier eine schnellere Gangart bei der Verwirklichung der Perestroika fordert. Andererseits verteidigt er die führende Rolle der KP und spricht sich für ein Einparteiensystem in der Sowjetunion aus. Die KP werde die Initiative nicht an populistische Demagogen oder nationalistische Strömungen abgeben. Offenbar Worte der Beruhigung an jene Kräfte im Lande, denen Glasnost und Perestroika schon zu weit gehen und die angesichts der Entwicklung in den übrigen Ländern des Ostblocks einen Zerfall des Sozialismus auch in der Sowjetunion befürchten. Beiden Lagern will Gorbatschow mit seinem Grundsatzartikel offenbar gerecht werden. Umso größer die Erwartungen an den Gipfel am kommenden Wochenende im Mittelmeer. Hoffnung vor allem, dass die Abrüstungsbemühungen vorangehen. Denn dann kann Gorbatschow endlich verwirklichen, was seine Wirtschaftsplaner seit langem fordern. Rüstungsbetriebe auf zivile Produktion umstellen, um damit die Herstellung von Konsumartikeln schneller voranzubringen. Der polnische Ministerpräsident Mazowiecki beendet heute seine Reise in die Sowjetunion mit einem Besuch in Katyn. Er will dort an einer Messe an den Massengräbern von 4000 polnischen Offizieren teilnehmen. Sie waren 1940 vom sowjetischen Sicherheitsdienst ermordet worden. Die Sowjetunion hat dies allerdings nie öffentlich zugegeben, sondern die Deutschen für das Massaker verantwortlich gemacht. Bundeskanzler Kohl will offenbar bei der Haushaltsdebatte des Bundestages morgen in Bonn neue und weitreichende Vorschläge zur Zusammenarbeit mit der DDR machen. Dies meldeten am Abend Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Angaben aus der Unionsfraktion. Danach beinhalten die Überlegungen des Kanzlers einen Stufenplan in Richtung auf die Verwirklichung der deutschen Einheit. Nach freien Wahlen in der DDR sollten gemeinsame Ausschüsse und Kommissionen die Zusammenarbeit der beiden deutschen Staaten in Bereichen wie Wirtschaft, Verkehr und Umweltschutz koordinieren. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters sprach der Kanzler vor der CDU-CSU-Fraktion von konföderativen Schritten. Von derartigen Plänen des Kanzlers will auch die Bild-Zeitung erfahren haben. Das SPD-Präsidium hat das Festhalten an einer einheitlichen Staatsbürgerschaft für alle Deutschen bekräftigt. Nach einer Sitzung des Gremiums in Bonn hieß es, die Übersiedler aus der DDR seien deutsche Staatsbürger und machten von einem grundgesetzlich verankerten Recht Gebrauch. Die SPD habe nicht die Absicht, diese Rechtslage zu ändern. Gleichzeitig forderte das Präsidium diejenigen DDR-Bürger, die an eine Übersiedlung in die Bundesrepublik Deutschland denken, auf, diesen Schritt noch einmal zu überlegen. Sie sollten prüfen, ob es wegen der Veränderungen in der DDR nicht gute Gründe gäbe, sich in ihrer angestammten Heimat für die Erneuerung zu engagieren. Ohne direkt auf ihn zu verweisen, setzte sich damit das SPD-Präsidium von Äußerungen des stellvertretenden Parteivorsitzenden Lafontaine über die deutsche Staatsbürgerschaft ab. Dieser hatte am Wochenende in einem Zeitungsinterview erklärt, wegen der damit verbundenen Folgen für das soziale Netz der Bundesrepublik könne an einer einheitlichen Staatsbürgerschaft für alle Deutschen nicht festgehalten werden. Bei CDU und FDP stieß diese Erklärung auch heute auf heftige Kritik. Mehrere DDR-Gewerkschaftsfunktionäre haben den sofortigen Ausschluss des früheren FDGB-Chefs Tisch gefordert. Wie die Ostberliner Nachrichtenagentur ADN heute meldete, verlangen die FDGB-Betriebsgewerkschaftsleitung und die Führung der DDR-Gewerkschaft Chemie, Glas und Keramik außerdem die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur, wie es heißt, schonungslosen Aufdeckung des Amtsmissbrauchs und der persönlichen Bereicherung des ehemaligen Vorsitzenden. Die FDGB-Mitglieder empörten sich laut ADN vor allem über Tichs privates Jagdgelände in der Nähe von Rostock. Bei neuen ethnischen Unruhen zwischen Georgien und Osseten sind am vergangenen Wochenende 21 Menschen verletzt worden. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters wurde die Hauptstadt der autonomen Region Ossetien, Tsringvali, von tausenden zum Teil bewaffneten Georgiern nahezu belagert. Budapest. Die Volksabstimmung über die Wahl des Staatspräsidenten in Ungarn ist von der Opposition knapp gewonnen worden. Wie der Reformpolitiker Posgay bestätigte, hat sich die Opposition damit durchgesetzt, dass das neue ungarische Staatsoberhaupt erst vom neuen, frei gewählten Parlament bestimmt wird. Die regierende Sozialistische Partei Ungarns wollte den Präsidenten am 7. Januar direkt vom Volk wählen lassen. Es sollen mehrere Millionen Tschechoslowaken gewesen sein, die heute mit einem landesweiten Generalstreik die Forderungen des Oppositionellen Bürgerforums unterstützten. Freie Wahlen, Rücktritt des noch amtierenden Staatspräsidenten Gustav Husak, Aufgabe des Machtmonopols der Kommunistischen Partei. Aus Prag berichtet Jens-Peter Paul. Engstirnigkeit, Arroganz, Realitätsverlust. Heute Mittag hat die Kommunistische Partei der CSSR dafür vom Volk die Quittung erhalten. In einem von jedermann unerwarteten Ausmaß ist der Aufruf zum zweistündigen Generalstreik in allen Teilen des Landes befolgt worden. Die Arbeiter in den Großbetrieben übertrafen sich gegenseitig in ihrem Bemühen, als Erste auf den Massenkundgebungen zu erscheinen. Niemand hat sich ihnen in den Weg gestellt, als sie mit wehenden Nationalflaggen und fröhlichen Gesichtern die Straßen entlang marschierten, um Bürgerrechte und menschenwürdige Freiheiten in diesem alten Kulturland einzufordern. Dieser Montag ist auch insofern ein Tag, der in die Geschichte eingehen wird, als intellektuelle Künstler und Wissenschaftler die Arbeiterschaft offensichtlich zu 100% auf ihre Seite ziehen konnten. Eine Entwicklung, die vor wenigen Tagen noch keineswegs absehbar gewesen ist. Selbst die streikenden Studenten in der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Prager Hochschule hatten noch vor wenigen Tagen einräumen müssen, zwar seien die Jüngeren mit Feuereifer dabei, die Älteren jedoch, die Generation ab 40, 45 Jahre, verhalte sich abwartend, ja zum Teil sogar misstrauisch gegenüber diesem neuen Aufbruch. Immer wieder sei ihnen gesagt worden, so die Studenten, man solle das bisschen Lebensstandard in der CSSR nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Und außerdem sei ja ohnehin jeder Reformwille nutzlos, wie der 21. August 1968 gezeigt habe. Woran liegt es also, dass heute dann Künstler und Intellektuelle in die Betriebe gingen und während des Generalstreiks viel beklatschte Ansprachen vor den Arbeitern hielten? Ohne das aktive Eingreifen der Journalistinnen und Journalisten bei der staatlichen Radio- und Fernsehstation lässt sich diese Entwicklung nicht begreifen. Denn seit Freitag, seit dem gescheiterten Versuch der Behörden, die Redakteurinnen und Redakteure bei Fernsehen und Radio zur Raison zu bringen, strahlten die Massenmedien ununterbrochen Lageberichte aus allen Teilen des Landes aus. Zusätzlich mobilisierend wirkte das von Studenten gedrehte Videoband, das in der Nacht zum Freitag gezeigt wurde und überall im Lande bewies, wie die Polizei am 17. November gegen friedliche Demonstranten vorgegangen war. Als Besuchstermin von Bundeskanzler Helmut Kohl in der DDR scheint sich nun doch der 19. Dezember herauszuschälen. Der Kanzler war ja im Dilemma, dass der Bonner Regierungschef zu einer Zeit, in der gegenüber der DDR aktive Politik und die Neudefinition des deutsch-deutschen Verhältnisses gefragt sind, erst nach dem französischen Staatspräsidenten François Mitterrand mit der DDR-Führung spricht, konnte den Eindruck nur verstärken, dass Helmut Kohl und seine Regierung über keinerlei Konzepte verfügen. Auf der anderen Seite wollte der Kanzler sich und seinen Unterhändler, Kanzleramtsminister Seiters, offenbar nicht unnötig unter Zeitdruck setzen. Schließlich, das haben mehrere Sprecher der Regierung und Vertreter der Koalitionsparteien, heute beispielsweise FDP-Chef Lambsdorff und CDU-Generalsekretär Volker Rühe, klipp und klar gesagt, stellt die Bundesrepublik dem deutschen Nachbarn unverhohlen Bedingungen für weitere finanzielle Unterstützung, auch wenn das nicht so genannt wird. Aber was ist die Forderung nicht nur nach freien Wahlen, sondern auch nach der Abschaffung des Sozialismus in der DDR anderes? Und bevor die DDR in Gesprächen mit Kanzleramtsminister Seiters nicht klein beigegeben hat, gedachte Helmut Kohl, nicht in die DDR zu fahren. Meinrad Prill aus Bonn über des Kanzlers deutsch-deutsche Reisepläne und die Konditionen. Es sieht nun doch so aus, dass der Bundeskanzler noch in diesem Jahr in die DDR reist, um mit der neuen Ostberliner Führung zu reden und erste Vereinbarungen zu treffen. Gedacht ist an einen Termin unmittelbar nach dem SED-Parteitag, etwa am 19. Dezember. Auf entsprechende Fragen von Journalisten sagte hierzu Regierungssprecher Klein. Dass der Bundeskanzler von diesem Zeitpunkt an, der ja nach seiner Ungarnreise liegen wird, im Blick auf all das, was ich in den Vortagen schon gesagt habe, dass die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind. Das heißt also,